Verehrte Hörerinnen und Hörer, in unserer zweiten politischen Abendsendung bringen wir nun, wie bereits angekündigt, die Rundfunkansprache von Bundeskanzler Ludwig Erhard. Meine lieben deutschen Mitbürger und Mitbürgerinnen, ich werde dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt als Bundeskanzler erklären. Der Deutsche Bundestag wird danach einen neuen Bundeskanzler wählen. Am Vorabend des zweiten Kanzlerwechsels in der Nachkriegsgeschichte des freien Teiles Deutschlands möchte ich Ihnen, meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen, denen ich mich gleichermaßen verbunden wie verpflichtet fühle, in gewohnter Offenheit sagen dürfen, welche Gedanken mich in dieser Stunde bewegen. In einer innen- und außenpolitisch so schwierigen Zeit wie der gegenwärtigen wird das politische Handeln nicht immer vom Glanz großer Bewegungen überstrahlt, sondern mehr von harter, mühevoller Alltagsarbeit geprägt. Doch gerade in solcher Lage muss sich die innere Stärke einer freiheitlichen Gesellschaft in der sich selbst gesetzten parlamentarischen Ordnung erweisen. Und dazu wiederum sind nicht allein die unmittelbar politisch Verantwortlichen, sondern alle Schichten und Gruppen unseres Volkes aufgerufen. Es ist einfach unsere Pflicht, zu diesem Staat und zu seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen, auch wenn uns das eine oder andere oder gar sehr vieles, was in ihm vorgeht, nicht gefällt. Ein ohne mich in einem freiheitlichen Staate wie dem unseren unterhöhlt seine Ordnung und gibt nur den Weg für Elemente frei, die da glauben, das im Staat geordnete Ganze vergessen und nur noch an sich und an eigene engstirnige Interessen denken zu dürfen. Gerade weil ich die Sorgen des deutschen Volkes teile, wünsche ich nichts sehnlicher, als dass es sein Leben auch für die Zukunft auf stabile politische Verhältnisse stützen und fortgestalten kann. Mir liegt deshalb daran, dass der Übergang der Staatsgeschäfte auf einen neuen Bundeskanzler ein Beispiel dafür bietet, wie fest die Demokratie in Deutschland gefügt ist und solche Vorgänge unser Staatswesen nicht zu erschüttern vermögen. Die Treue zur demokratischen Idee und ihrem Wert war es denn auch, die mein Verhalten gerade in den letzten Wochen bestimmt hat. Glauben Sie mir, dass mir das nicht immer leicht fiel. In der Weltpolitik vollziehen sich Wandlungen, die dem deutschen Volk und seiner Regierung immer größere Anstrengungen abverlangen, um Deutschlands Rang in der Welt zu behaupten. Im Zuge dieser Veränderung wird es zunehmend schwieriger, das vornehmste Ziel aller deutschen Politik, die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes, zu erreichen. Daraus die Folgerung zu ziehen, es bedürfe eben nur einer grundlegenden Änderung unserer bisherigen Deutschlandpolitik, um schneller und leichter ans Ziel zu gelangen, ist darum gefährlich, ja leichtfertig. Die deutschen Interessen erfolgreich zu wahren, verlangt vielmehr in erster Linie Stehvermögen, Beharrlichkeit und Geduld. Ich kann nur warnen, zu glauben, Politik bestehe darin, sich jeden Tag etwas Neues einfallen zu lassen. Nicht die Zahl und die Größe von Schlagzeilen, die ein Politiker macht, sind Gradmesser für eine richtige Politik, sondern eher die innere Sicherheit, sich in der Geradlinigkeit seines politischen Handelns nicht von billigen Schlagzeilen beirren und vom rechten Wege abdrängen zu lassen. Mit diesem Problem wird sich die deutsche Demokratie noch zu befassen haben. Es liegt mir am Herzen, ein Wort an unsere Landsleute in Mitteldeutschland zu richten. Lassen Sie mich die verlogene Propaganda der Machthaber in Pankow nicht beirren, die selbstverständlich darauf bedacht sind, aus demokratischen Vorgängen im freien Teil Deutschlands für sich politisches Kapital zu schlagen. Sie wollen dem angeblichen Vorteil des Zwangs über die vermeintliche Unordnung der Freiheit setzen. Möge das deutsche Volk nie vergessen, was es unter diesem verlogenen Zeichen einer Ordnung der Gewalt an Not und Drangsal erlitten hat. Bleiben wir aber auch dessen eingedenkt, dass der kollektive Zwang nur noch eine Mischform, in Wahrheit aber bereits den Übergang von der Freiheit zur Unfreiheit bedeutet. Vergessen wir auch nicht, dass der Eckpfeiler unserer Deutschlandpolitik und inneren Sicherheit das westliche Bündnissystem sein und bleiben wird. Noch heute gilt das Gleiche, was ich vor 3 Jahren in meiner Regierungserklärung gesagt habe, dies nämlich, dass es für die deutsche Politik keine Wahl oder gar eine zwingende Alternative zwischen seinen wichtigsten Partnern und Freunden geben kann und auch nicht geben darf. Washington und Paris haben diese Thesen seinerzeit auch anerkannt und ich leugne heute nach wie vor, dass wir uns so oder so entscheiden müssten. Gewiss ist das eine, dass aus ihrem ureigensten Interesse heraus keine Nation der Erhaltung des Friedens dringender bedarf als unser Land. Deshalb hat meine Regierung eine aktive Friedenspolitik eingeleitet. In der Wirtschafts- und Finanzpolitik stehen wir in einer Phase des Übergangs. Nach 18 zum Teil geradezu stürmisch verlaufenden Jahren des Aufschwungs und der Expansion gilt es nicht zuletzt als Folge der Arbeitskräfteverknappung und der Verkürzung der Arbeitszeit nunmehr den Übergang in eine normale wirtschaftliche Entwicklung zu finden. Mir will scheinen, dass die Geister allenthalben zur Besinnung gekommen sind. Diese Anpassungsschwierigkeiten als Staatsbankrott zu bezeichnen, ist ebenso falsch wie verantwortungslos. Das Fundament unserer wirtschaftlichen und sozialen Ordnung, die soziale Marktwirtschaft, steht auf festem Grunde. Unser in 18-jähriger gemeinsamer Arbeit geschaffener Wohlstand muss mit Umsicht verwaltet, erhalten und gemehrt werden. Die von mir geführte Bundesregierung hat während der letzten 3 Jahre gegen starken Widerstand eine Politik verfochten, die auf eine Übereinstimmung des wirtschafts- und gesellschaftspolitisch Wünschbaren und Notwendigen mit dem ökonomisch und finanziellen Möglichen beruhte. Die von der Bundesregierung und der Deutschen Bundesbank beharrlich verfolgte Stabilisierungspolitik ist in ihrem Erfolg trotz ausgelöster Gegenkräfte seit Sommer dieses Jahres jedermann offenkundig geworden. Nur eine freiheitliche Gesellschaftsordnung gewährleistet den Bürgern Unabhängigkeit vom Staat. Meine verehrten, lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen, wenn ich das Bild betrachte, das Ihnen allenthalben in der öffentlichen Meinung von unserer Demokratie, unserem Staat und seiner Regierung gezeichnet wird, bewegt mich die große Sorge, dass Ihnen dieser Staat, der Ihnen aus dem Chaos heraus Wohlstand und Ordnung gebracht hat, wie es kaum eine andere Regierung in der Welt ihren Bürgern ermöglichen konnte, mit billigsten Vokabeln mehr und mehr zu verleiten versucht wird. Es ist ja so einfach, eine Regierung für jede negative Erscheinung in Deutschland oder in der Welt verantwortlich und damit schlecht zu machen. Aber wie sehr schwer ist es dann, die daraus erwachsenen Folgen wieder gut zu machen. Das Eintreten der Nationaldemokratischen Partei in die Landtage von Hessen und Bayern, das Aufkommen neuer nationalistischer Töne in Deutschland sind ein Symptom dafür, wie weit bereits Unzufriedenheit und Staatsverdrossenheit erfolgreich geschürt wurden. Diese Symptome haben gewiss nichts mit einer Wiedergeburt des Nationalsozialismus zu tun. noch sind sie ausgelöst von Elend und Not. Ich erblicke in ihnen vielmehr eine Herausforderung aller demokratischen Kräfte der Bundesrepublik, unsere Demokratie überzeugend darzustellen. Dann wird sich das deutsche Volk weder von politischen Scharlatanen noch von berufsmäßigen Opportunisten beeindrucken lassen. Man kann aber vom Bürger nicht erwarten, auf seine Demokratie und seine demokratischen Einrichtungen stolz zu sein, wenn man ihm ständig durch Bild und Wort zu suggerieren trachtet, wie schlecht es doch um diese Einrichtungen bestellt sei. Meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, keine Demokratie gedeiht ohne Toleranz. Wo politischer Widerstreit immer gleich zum Freund-Feind-Verhältnis entartet, nimmt die Demokratie Schaden. Wer den anderen nicht durch das bessere Argument widerlegen, sondern innenpolitisch nur noch verketzern will, trifft nicht den Gegner, sondern zerstört das zuletzt doch gemeinsame Fundament. Bei meiner Übernahme des Kanzleramtes im Jahre 1963 habe ich versprochen, mein Amt in der mir gemäßen Art zu führen, die Sie seit vielen Jahren kennen. Mein ganzes Wirken war immer darauf gerichtet, neben der Mehrung von Wohlstand und Sicherheit der Freiheit und Würde des Menschen zu dienen. Ich danke heute Ihnen allen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, für Ihr Vertrauen, das Sie mir in all den vielen Jahren und dies besonders bei den so erfolgreichen Bundestagswahlen am 19. September 1965 entgegengebracht haben. Ich danke Ihnen allen noch einmal von Herzen für das überreiche Maß an Zustimmung und Zuneigung, das mir in diesen Wochen zuteil wurde. In dieser Stunde aber geht meine Mahnung an Sie alle, besonders aber an unsere Jugend, in die ich meine ganze Hoffnung setze. Den freiheitlich-demokratischen Sinn unseres Staates zu verstehen und sich jeder politischen Selbstzerstörung oder Isolierung leidenschaftlich zu widersetzen. Für mich ist es selbstverständlich, den neuen Bundeskanzler loyal zu unterstützen. Der Kanzlerwechsel ist für mich kein Abschied von der Politik. Sie werden mir auch in Zukunft aktiv im politischen Leben dieses Staates begegnen. Immer aber werden Sie mich an der Seite jener finden, die die Interessen des Ganzen und das Wohl unseres Volkes höher einschätzen als ihre persönlichen Anliegen, die eintreten für Freiheit in allen Lebensbereichen des Einzelnen, der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung. Meine Liebe und meine Kraft werden immer dem ganzen deutschen Volk gehören. Gott schütze unser Vaterland. Sie hörten die Rundfunkansprache von Bundeskanzler Ludwig Erhard. Morgen, Donnerstag, dem 1. Dezember, übertragen wir über RIAS 1 und RIAS 2 ab 10 Uhr aus dem Bundestag in Bonn die Wahl des Bundeskanzlers und die für 12 Uhr festgesetzte Vereidigung des neu gewählten Bundeskanzlers. Eine Zusammenfassung der Tagesereignisse in Bonn senden wir über RIAS 2 um 22 Uhr in der RIAS-Rundschau und in einer Wiederholung der RIAS-Rundschau auf RIAS 1 um 23 Uhr.